Erinnern tust du mich so sehr, wenn du wahrlich mit gehst. Und seit Tränen hast du mich ausgewählt. Ich hatte keine Wahl, ich muss mit dir gehen. Tag ein, Tag aus, derselbe Traum, ich bin der Ausweg. Ich will in dein Herz und wenn das nicht geht, dann will ich dich nie wiedersehen. Den Schmerz fällt mir weg, das musst du nicht verstehen. Verstehst du nicht? Ich will in dein Herz, ob du willst oder nicht. Ich hab so lange danach gesucht, die Suche war vergeben. Ich will in dein Herz, es ist mir jede Mühe wert. Ich bin die Stimme, die dich von innen stellt. Ich will in dein Herz und wenn das nicht geht, dann will ich. Lauf.